Gewalt auf den Straßen, in den Fußgängerpassagen. Verlassen in den Gassen, unterpressen sich die Gagen. Es passiert immer dann, wenn du nicht damit rechnest. Vor allem, wenn dein Tag ohnehin schon so schlecht ist. Weil irgendjemand irgendwen erstochen hat. Irgendwen erschossen hat, irgendwie bestochen hat. Ein falscher Blick oder ein falsches Wort. So macht es einmal Klick und das Messer steckt im Torso. Gewaltbereit durch Filme und Musik. Oder wie der Shooter erklärt uns den Krieg. Oder sie suchen Gründe, um das alles zu erklären. Sie ernähren die Medien, die uns täglich bescheren. Es steht in den Sternen, ob es aufhört. Es stört mich, man fragt sich, was wäre nützlich. Nicht durch ständiges Vermitteln der Gefahr, sondern sich Gedanken machen, wie wird es harmonischer. Die heutige Zeit ist gewaltbereit, denn es gibt Kinderschänder und gewaltbereite kriminelle Jugendliche ohne Perspektive. Die heutige Zeit ist gewaltbereit, denn es gibt Kinderschänder und gewaltbereite kriminelle Jugendliche ohne Perspektive. Morgens in der Schule und am Mittag auf dem Weg ins vertraute Heim, bis ein Fremder vor dir steht und der mit einem breiten Grinsen einen Kuchen vorschlägt, den er dir dann kauft und sein Vertrauen pflegt. Diesen Mann konnte man ganz am Anfang leiden, bis er dich dann überredet hat, ins Auto einzusteigen. An diesem Punkt zeigt er sein wahres Gesicht. Seine kranken Triebe steuern ihn und du fürchtest dich. Er zieht dir mit Gewalt deine Kleider vom Leib und steckt dir seinen Penis in dein kleines Hinterteil. Du schreist und du weinst, denn du willst nur noch heim. Der böse Mann macht weiter, du hast Schmerzen im Unterleib. Du willst dich wehren, doch du bist viel zu schwach. Er fesselt dich, schlägt dich windelweich und er lacht. Er will nicht bestraft werden für diese Tat und tötet dich im Alter von gerade mal 9 Jahren. Die heutige Zeit ist gewaltbereit, denn es gibt Kinderschänder und gewaltbereite kriminelle Jugendliche ohne Perspektive. Die heutige Zeit ist gewaltbereit, denn es gibt Kinderschänder und gewaltbereite kriminelle Jugendliche ohne Perspektive. Die heutige Zeit ist gewaltbereit, denn es gibt Kinderschänder und gewaltbereite kriminelle Jugendliche ohne Perspektive. Die heutige Zeit ist gewaltbereit, denn es gibt Kinderschänder und gewaltbereite kriminelle Jugendliche ohne Perspektive.